Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns brachten die Internetzeitung der Region Chabarowsk, Zebridewe, die Internetzeitschrift Remchichi, die Internethomepage irkutskblogspot.ru und die Internethomepages der Regionsleitung Chabarowsk, der KP der Russischen Föderation, der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengruppe Tinda und des ostsibirischen Verlags des Gebietes Irkutsk in Russland Sonderbeiträge zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens von Genossen Kim Jong-il und seiner Verdienste. Auf den Internetzeitungen, Zeitschriften und Homepages erschienen das Bild, auf denen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, und die Fotos und Bilder von Kim Jong-il. Aus gleichem Anlass veröffentlichten die venezolanischen Zeitungen El Diario de Lara und PA mit dem Bild von Kim Jong-il Sonderbeiträge.